Ich nehme dieses Memo auf als Warnung für alle, die Gott nicht lieben. Als Zeichen für alle, die die Wahrheit suchen und es nicht sollten. Und als Gruß an alle, die mich kannten. Ich hätte nie gedacht, dass ich Professor, Radiomoderator, Literaturfabrikant, Besitzer einer eigenen Sendung bei Radio Z, jemals so an meinem Verstand zweifeln würde. Und doch, das tue ich gegenwärtig. Noch immer bebe ich ob der Präsenz dieses Wesens und ich glaube, dass ich nicht mehr in die Gesellschaft zurück kann. Eine Gesellschaft, die fern jener Wesen ist und von deren Existenz kaum mehr jemand weiß. Und von deren Existenz kaum mehr weiß als von den alten Weisen der vorderen Welt. Und jenen Wesen könnte diese, unsere ignorante Zivilisation, nicht weniger bedeuten, sind wir für sie doch nur eine Fliege auf der Windschutzscheibe ihres Kabriolets. Doch wo beginne ich? Ich war ein Mann der Wissenschaft und der Abenteuerlust. Als Leichtmatrose auf einem Forschungsschiff hatte mich Frau Dr. Meisendraht viele Meere bereisen lassen. Ich hatte unzählige Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel hatte ich ein neues Kap entdeckt. Das vorher noch nie jemand gesehen hat. Und viele Tiere zum Beispiel. Oder auch andere Sprachen habe ich bereist. Ich war zum Beispiel in anderen Sprachen unterwegs. Habe mit Eingeborenen geredet. Doch nichts konnte mich auf das vorbereiten, was ich an dem schicksalshaften Tag, von dem ich erzählen wollte, erleben würde. Es war ungefähr vorgestern, eine stürmische Nacht auf hoher See, als das Schiff, wo ich drauf war, plötzlich von einer gewaltigen Welle erfasst wurde. Ich wurde aus meinem Bett hinausgeschleudert und landete sehr unsanft auf dem Boden. Als ich mich aufrappelte, bemerkte ich, dass das Schiff, auf dem ich drauf war, von etwas durchgeschüttelt wurde. Ich war mir aber nicht ganz sicher von was. Wovon? Ich eilte also an Deck und sah, wie sich ein riesiges Ungeheuer aus den Tiefen des Meeres erhob. Es hatte Tentakel, die sich wie Schlangen um das Schiff wandten und die Augen, die wie glühende Kohlen leuchteten. Die waren auch da. Ich erkannte sofort, dass ich es mit einem Wesen aus einer anderen Welt zu tun hatte. Ich griff also nach meinem Notizbuch und begann alles zu dokumentieren, was ich sah. Doch das Ungeheuer schien mich zu bemerken und richtete seine Aufmerksamkeit auf mich. Hörte ich auf zu schreiben, natürlich. Der Rest, den habe ich mir dann gemerkt. Ich spürte, wie sich eine unheimliche Macht auf mich zubewegte. Und ich konnte mich auch nicht bewegen. Und plötzlich hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir befahl, das Schiff zu verlassen und ins Wasser zu springen. Ich wusste, dass ich keine Wahl hatte und gehorchte. Ich sprang also hinunter und tauchte tief im Meer unter und tauchte hinunter und spürte, wie das Ungeheuer mich umgab. Und ich habe schon fast gedacht, dass ich sterben werde. Also zumindest muss ich mal wieder auftauchen. Habe keine Luft bekommen da unten. Doch dann bekam ich keine Luft mehr. Und bin gestorben.